Und dann möchte ich noch etwas dazu sagen, dass viele, die mich vielleicht kennen, wissen, dass ich eine Platte aufgenommen habe, eine Schallplatte. Und für den Erfolg bin ich nicht nur verantwortlich, sondern ein Mann in Südeuropa, der hat wesentlich dazu beigetragen. Und zwar in Italien, in Rom auf dem Heiligen Geistfeld, also Rom auf dem St. Petersplatz. Und zwar der Papst. Er hat vor 100.000 Zuschauern gesagt, Otto-Platte.